Ab sofort komm ich jede Woche in dein Studio. Wo ist mein Harald-Hundesohn? Tu nicht so, als würdest du nicht wissen, wer die Szene kontrolliert. Du hast Probleme? Ich regel das, komm zu mir. Ich geb dir ein, zwei Bomben, bis du nicht mehr stehen kannst. Du wackelst hin und her, als wärst du seekrank. Knall deine Schwester, als wär ich dein Ennichte. Was willst du machen, wenn ich komme und dich vernichte? Fahr den Benz Richtung Sonnenuntergang. Hamburger Hafen, hier kommt Tonnen in das Land. Auch in Rotterdam hab ich meinen Adam. Glaub mir, mein Junge, es geht nicht um ein paar Gramm. Vertick das Apache an Schlitzaugen, während Asiatinnen an mein Dick saugen. Das ist mein Lifestyle, merkt dir mein Namen. Millionär, die Straße kennt keiner warm. S63, steig ein, setz dich. Steil dich an, halt dich fest, jetzt wird's heftig. Weil ich Chef bin, viel beschäftigt. Mach nicht den Dicken, sonst wird es hässlich. S63, steig ein, setz dich. Steil dich an, halt dich fest, jetzt wird's heftig. Weil ich Chef bin, viel beschäftigt. Mach nicht den Dicken, sonst wird es hässlich. Das ist die wahre Geschichte hinter Filmen wie Chico. Kanak-Attack, mein Leben verlief abgefuckt. Mit 14 50.000 gemacht, mit 15 150.000 verprasst. Ich muss raus in die Nacht, raus in die Schlacht. Ein, zwei Dinger und dann kauf ich die Yacht. Ich kauf dein Verein, Abramovic-Style. Kaviar, so lala, doch die Bitches sind geil. Wisst ihr die Hose? Ticke das hoch. Bleib mal leise, ihr Noten, Milo spricht jetzt ein Tod. Das Buffet ist eröffnet, Flex geht auf mich. Karltax voll Blasen direkt unterm Tisch. Mannequins, hier gibt's nix vom Strich. Karltax voll Blasen direkt unterm Tisch. Genieße die Aussicht des Saint-Tropez. Gruß an die Jungs, das war ganz okay. S63, steig ein, setz dich. Steil dich an, halt dich fest, jetzt wird's heftig. Weil ich Chef bin, viel beschäftigt. Mach nicht den Dicken, sonst wird es hässlich. S63, steig ein, setz dich. Steil dich an, halt dich fest, jetzt wird's heftig. Weil ich Chef bin, viel beschäftigt. Mach nicht den Dicken, sonst wird es hässlich.